Das antiimperialistische Forum Deutschlands veröffentlichte am 15. März eine Erklärung. Man verurteilte darin die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas scharf und verlangte von der US-Administration die sofortige Einstellung aller militärischen Provokationen gegen die TVRK.